Kutschke und Kunzelmann stammten bekanntlich beide aus ein und derselben Gruppierung, der kaum mehr als 2 Dutzend Mitglieder zählende subversiven Aktion. Jetzt, wer also die Wurzeln des bewaffneten Kampfes, das ist ein Schlusswort zu der Duschke-Erhebung, des bewaffneten Kampfes weiter zurückverfolgen will, der kommt nicht umhin, einer Spur nachzugehen, Spur halt dann so ironisch auch, einer Spur nachzugehen, die in jene avantgardistische Gruppierung führt, die aus dem Traditionsstrom der europäischen Postavantgarde, genauer dem Situationismus, hervorgegangen ist. Bei allen Anstrengungen, die bislang unternommen worden sind, um die Entstehung der RAF zu ergründen, ist jedenfalls die Tatsache, dass Theorie und Praxis der Stadtgewehr in Deutschland zunächst einmal auf Kutschke und Kunzelmann, damit auf 2 Protagonisten der subversiven Aktion, und er wiederholt sich dann nur, das ist ein Schlusswort, also muss man davor, man muss in der Tat forschen, weil da ist zum Beispiel total unbekannt, da wäre zum Beispiel mal zu klären, jetzt spätestens an so einem, wo du sowas gerade in die Welt setzt, Na gut, also sag ich es jetzt. Die SI hat einerseits in ihren sehr spärlichen Äußerungen damals schon um 1967 rum in der Zeitschrift, die haben ein Jahr Pause gemacht in der Zeitschrift, also 66 rum, 67 rum haben sie begrüßt, dass in den USA sich in der sich damals schon mächtig entfaltenden, von Berkeley her, von der dieser Schwellenbewegung, von der Bürgerrechtsbewegung her, von der Antivietnamkriegsbewegung in den USA her und so, dass da die Möglichkeiten einer Guerilla, einer antikapitalistischen Guerilla in den Ballungszentren des Nordens, Ostküste, Kanada und so weiter erkundet werden und sich solche Guerilla-Möglichkeiten abzeichnen. Und das hat sich auch verfolgt in dem, was aus der Black Power-Bewegung, sag ich mal, so klischeehaft dann geworden ist, die tatsächlich so eine militante Selbstorganisierung bis zur Eroberung von einzelnen Kommunen, die sie lange gehalten haben und so. Black Panther Party muss deswegen auch zerschlagen werden. Da wurde das erkundet, und von der SI wurde das begrüßt, die Stadtguerilla-Optionen, als eine Komponente. Dann haben sie aber gleichzeitig nach der letzten Nummer 69 haben sie gewarnt davor, dass man das zu dem Königsweg des Systems macht, haben von terroristischen Ideologie, so ähnlich wie von einer rentistischen Ideologie und Mythologie gewarnt und haben gesagt, man muss, wenn man bestimmte punktuelle Praktiken des Terrors einsetzt im revolutionären Sinne, muss man sehr, sehr umgehen und in ganz bestimmten Situationen kann das einen bestimmten Einfluss, also einen ermutigenden Einfluss auf die Bevölkerung haben, die vielleicht keine andere Möglichkeit der Illegalität hat und so, ja. Aber man muss also das mit ungeheurer Bewusstheit, dass man diese Komponente führen, Stadtguerilla bis hin zu einzelnen terroristischen Praktiken vielleicht auch mal, bestimmte historische Konstellationen. So ist die SI daran gegangen und sie ist auf keinen Fall irgendwie eine Ursuppe von irgendeinem Terrorismus, wie diese Leute es da im Moment aufbauen, jeden Gedanken an soziale Revolution schon damals auszutreten. Jetzt aber technisch als erstmal fremd.